Hallo, lieben Hörer des Podcasts Wien Gedanken. Heute gibt es eine Sonderausgabe von uns und zwar April, April. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ich am 1. April einen Podcast mache, der wirklich ernsthaft ist? Da habt ihr euch getäuscht. Also, ist ja irre. Gut, das wäre es auch schon wieder gewesen. Ich wollte euch nur ein bisschen verarschen. Tschüss. Crash!